Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt es unter anderem Geschichten von einem Mann mit einer Glühbirne als Kopf, über Mondlicht unter Wasser und auch über die Adern der Queen. Ausgedacht hat sich die Geschichten und die Musik das englische Multitalent Robin Hitchcock. Mein Name ist Michael Frank. Bing a bong a bing bong, bing bong. Bing a bong a bing bong, bing bong. Television, say you love me. Television, say you is my profession. Show me those who are not there. Television, murmur to me. Deep inside my room tonight, you're the devil's fishbowl, honey. I undress before your light, your light. Open to me, my remote is in my hand. I condemn you to a red light, honey. Try to understand, I'm there. So there, bing a bong a bing bong. Bing bong, bing a bong a bing bong, bing bong. Television, I'm so sorry if I turned you off back there. I'm so small in your dimension. My kid will look like you, I swear. I swear. Bong a bing bong, bing bong, bing a bong a bing bong, bing bong, bing a bong a bing bong, bing bong. Im Jahr 2004 wurde dieses Lied von Robin Hitchcock veröffentlicht auf dem Album Spooked. Aufgenommen wurde es in Nashville, Tennessee. Mit dabei waren Gillian Welch und David Rawlings. Television heißt dieser Song, eine Art Dialog zwischen Zuschauer und Fernsehgerät bzw. dem Medium Fernsehen. Das Fernsehen scheint hier zu einer realen Person zu werden, mit der man sich unterhalten kann. Flüstere mir etwas vor heute Nacht, tief in meinem Zimmer. Du bist das Goldfischglas des Teufels. Mein Schatz, ich zieh mich aus vor deinen Lügen. Robin Hitchcocks Texte sind nicht immer leicht zu verstehen. Seine Bildersprache verzichtet gern mal bewusst auf herkömmliche Logik. Aus seinen knapp 40 Platten gibt's surreale und bizarre Einfälle und Redewendungen in Hülle und Fülle und gleichzeitig eine Klangwelt zwischen zerbrechlicher Kammermusik und lauten Dissonanzen. Um Robin Hitchcock geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Musik gibt's aus den Jahren 1979 bis 2011, zum Beispiel von seinem neuen Soloalbum Tromso Captain, von Platten mit den Egyptians und den Venus 3 und Musik von den Softboys, der ersten Band, in und mit der Robin Hitchcock musikalisch auffiel. Skies are gray. Like the bullfrog in the reeds, a tiny pulse is all I need. Dismal Das war gerade ein Song über eine trostlose Stadt, in der sich der Held des Liedes ganz daheim fühlt. Ein grauer, verregneter Tag ist genau nach seinem Geschmack. Das Sonnenlicht ist sowieso viel zu harsch für ihn. Lieber wäre ihm ein feuchter Sumpf zum Aufschwemmen. Im letzten Drittel des Songs identifiziert der Held, dass es nicht nur um eine Stadt geht, die trostlos und trübe ist, sondern um ein ganzes Land. England is a dismal place. I've got England on my face. Dismal City erschien im Frühjahr dieses Jahres auf schon wieder einem neuen Album von Robin Hitchcock. Letztes Jahr hatte er gerade ein neues Album mit den Venus 3 veröffentlicht. Sein neues Soloalbum, das mit dem Song Dismal City, entstand auf Anregung des norwegischen Musikers Frode Stromstrad. Stromstrad bot Hitchcock an, eine Platte auf seinem eigenen Label Hype City Recordings zu veröffentlichen. Hitchcock war schon einmal 1982 auf Tournee durch Norwegen gewesen, regelmäßiger bereiste er das Land seit 2005 und lernte dabei neue Freunde kennen. Tromso, Captain heißt das neue Robin Hitchcock-Album, sein Lied Goodnight Oslo hat Robin Hitchcock für diese Platte neu aufgenommen und zwar gesungen auf Norwegisch. 32 Jahre davor spielten The Soft Boys mit Robin Hitchcock seinen Song The Pig Worker ein, so heißt der Song der vor Dismal City zu hören war. Er erschien 1979 auf der ersten LP der Soft Boys, A Can of Bees heißt sie. The Pig Worker ist eine Nummer, die deutlich von der kratzbürstigen Klangwelt Captain Beefheart's und seiner Magic Band inspiriert ist. In diesem Sommer präsentierten Hitchcock und seine Imaginary Band bei Gigs in England das komplette Beefheart-Album Clear Spot, eine weitere Verbeugung vor einem der Meister. The Soft Boys war 1976 in Cambridge gegründet worden, Hitchcock war damals 23 Jahre alt und in nur 3 Jahren hatte sich die Band ein extrem präzises und kraftvolles Zusammenspiel erarbeitet. Robin Hitchcock meinte später einmal mit schöner britischer Selbstironie, die Tightness der Band damals sei das Resultat von zu viel Proben gewesen. Bei den Aufnahmen der LP A Can of Bees 1979 waren The Soft Boys zu fünft. Andy Metcalf, Bass und Drummer Morris Windsor waren von Anfang an dabei gewesen. Kimberly Rue machte die Band nun mit seiner Gitarre deutlich lauter und Jim Melton spielte Mundharmonika und Percussion. Das war ein hymnischer Ohrwurm, den Robin Hitchcock zusammen mit einem anderen hochtalentierten Verehrer der Musik der 60er Jahre komponiert hat, mit Andy Partridge von der britischen Band XTC bzw. deren alter Egos The Dukes of Stratosphere. Cause It's Love heißt der Song, zu finden auf einem von bisher drei Alben, die Hitchcock zusammen mit den Venus 3 aufgenommen hat. Mit an Bord ist bei den Venus 3 ein langjähriger Fan von Hitchcock, R.E.M.-Gitarrist Peter Buck. Cause It's Love erschien 2006 auf dem Album Olé Tarantula. Uncorrected personality traits that seem whimsical in a child may prove to be ugly in a fully grown adult. Lack of involvement with the father or over-involvement with the mother can result in lack of ability to relate to sexual beasts. And in homosexual leanings, narcissism, transsexuality, girls from the waist up, men from the waist down, attempts to be your own love object. Reconcile your parents to you by becoming both at once. Even Marilyn Monroe was a man, but this tends to get overlooked by our mother-fixated, overweight, sexist media. So, uncorrected personality traits that seem whimsical in a child may prove to be ugly in a fully grown adult. If you give in to them every time they cry, they will become little tyrants, but they won't remember why. Then when they are thwarted by people in later life, they will become psychotic and they won't make an ideal husband or wife. The spoiled baby grows into the escapist teenager who's the adult alcoholic who's the middle-aged suicide. Oi, so uncorrected personality traits that seem whimsical in a child may prove to be ugly in a fully grown adult. Stand back, Dennis. And he hasn't lost anything. Just his credibility. What, just there? The Man with the Light Bulb Head ist das Motto der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Geschrieben hat den Song über den Mann mit der Glühbirne als Kopf Robin Hitchcock. Und um ihn geht's heute Nacht noch bis 3 Uhr. The Man with the Light Bulb Head enthält ein kaum ins Deutsche übersetzbare Wortspiel. To turn on bedeutet nämlich so viel wie etwas anschalten. Ursprünglich war der Begriff elektrischen Apparaturen und eben Glühbirnen vorbehalten. In der psychedelisierten Epoche ab Mitte der 60er Jahre tauchte der Begriff dann zum Beispiel in Timothy Learys Slogan auf Turn on, tune in, drop out. Und bekanntlich war bei dieser Anregung zur sprichwörtlich gewordenen Bewusstseinserweiterung auch an den Einsatz von Drogen wie Mescalin und LSD gedacht worden. Ich bin der Mann mit dem Glühbirnenkopf. Ich knips mich an im Dunkeln. Ich bin der Mann mit dem Glühbirnenkopf. Ich knips mich an, einfach zum Spaß. Und was ist mit dir, meine Schöne? Rollst du noch und träumst von Bienen? Ich bin der Mann mit dem Glühbirnenkopf. Ich knips mich an die ganze Zeit. Bin allein wie eine Königin zu Bett mit einem Fass Whisky-Limone. Und du, meine Schöne, schmierst du dich immer noch mit Marmelade an? Weißt du noch, wer ich bin? Soweit ein Einblick in die Welt des Mannes mit der Glühbirne als Kopf. Erstmals erschien der Song auf dem ersten Album, das Robin Hitchcock mit The Egyptians als Backingband aufnahm. Der Bassist und der Drummer der Egyptians hatten schon bei den Soft Boys mitgemacht. Zu hören war hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk eine Live-Version von The Man with the Lightbulb Head, aufgenommen während eines Gigs in Athens, Georgia. Die A Cappella-Miniatur davor kam von Robin Hitchcocks drittem Soloalbum I Often Dream of Trains, heißt es. Es erschien 1984. Zu hören war daraus eine Verballhornung von psychologischen Erkenntnissen über die unschönen Spätwirkungen von Erziehungsfehlern. Uncorrected Personality Traits heißt die Nummer. I Often Dream of Trains heißt das dritte Soloalbum von Robin Hitchcock, mehr von diesem Geniestreich später, gegen Ende der ersten Soundcheck-Stunde. Jetzt noch einmal Gelegenheit, der ersten Inkarnation der Soft Boys zu lauschen. Hier ist das Titelstück der LP Underwater Moonlight. Der Song beschreibt den seltsamen Ausflug von zwei Statuen. Eines Nachts, nach 50 Jahren, lockt sie das Mondlicht von ihren Podesten. Sie machen sich auf den Weg zum Meer und gehen ins Wasser, bis sie nicht mehr zu sehen sind. Ein anderes Paar, nicht marmorweiß, sondern mit rosa Haut, rudert gerade aufs Meer hinaus. Leider haben sie den riesigen Tintenfisch nicht bemerkt und der zieht sie in die Tiefe. Sie ertrinken und da tauchen die beiden Statuen wieder auf, nehmen sich das Boot und rudern wieder nach Hause. The Soft Boys, Underwater Moonlight. He was white and she was white as only statues are. 50 years they stood there looking stupid by a jar. One night in mid-August when the moonlight got too strong, they climbed off their pedestal and then they sang this song. Past the gun emplacement and the bones as white as bleach, through the rats and ivy till they came out on a beach, out into the ocean till they disappeared from view. Honey, when it gets you, there's just nothing you can do. Underwater moonlight sets the body free. Underwater moonlight, baby, you and me. Underwater moonlight, underwater moonlight. He was pink and she was pink, and onward they did row. Didn't see the giant squid though, it was fairly slow. When they hit the bottom, they were well and truly dead. The statues took their place and then they rode back home instead.

She's walking down the street. Me, I'm just invisible, and who or what she walks with makes no difference to me. The people that she meets, she turns them into sideshows. They're just here for their amusement. That's not what I want to be, but I'm insanely jealous of you. Yeah, I'm insanely jealous of you. The night is black and thick. I wander past your window and I catch a cigarette thrown from a jewel-encrusted hand. It comes on pretty quick, exactly like a crocodile in search of a mirage across the undulating sand. But I'm insanely jealous of you. Yeah, I'm insanely jealous of you. I don't know why the people want to meet when all they know is that they'll breed like rabbits in the end. Cause ordinary people on the street, they never know, but if they can't be rabbits, they'll be friends. And I'm insanely jealous of the people that you see. And I'm insanely jealous of the people that aren't me. And I'm insanely jealous of you. Yeah, I'm insanely jealous of you. I just can't let it out. This feeling of insanity is thicker than a barge upon a shattered heap of coal. I know what it's about, like crying from a nightmare, and the one who lies beside you cannot hear to save a soul. But I'm insanely jealous of the people that you know. And I'm insanely jealous of the places that you go. And I'm insanely jealous of you. Yeah, I'm insanely jealous of you. The damage that we do is just so powerfully strong, they call it love. And the damage that we do, it just goes on and on and on, not long enough. Dry. The name is now illegible and everything is lost upon the cracked and blistered hull. Beneath the yellow sky, the lovers trip beside a ship, but all I hear when they embrace is just a kiss of skulls. And I'm insanely jealous of the people that you see. And I'm insanely jealous of the people that I'm me. And I'm insanely jealous of the places that you go. And I'm insanely jealous of the people that you know. And I'm insanely jealous of the hairs upon your bark. And I'm insanely jealous of the spiders in your path. And I'm insanely jealous of the stains upon your sheet. And I'm insanely jealous of the stuff inside your feet. And I'm insanely jealous of the things upon your bed. And I'm insanely jealous of the dresses in your head. And I'm insanely jealous of the people that you love. And I'm insanely jealous of the things in your glove. And I'm insanely jealous of you. Jealous of you, insanely jealous of you, insanely jealous of you. Um Robin Hitchcock geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Das war gerade eine Trilogie mit Musik aus den Jahren 1980 und 81. Hitchcock war 1980 Teil der Band The Soft Boys. Zu hören war gerade ein weiterer Track aus dem Album Underwater Moonlight, ein Song über krankhaften Neid bzw. Eifersucht, Insanely Jealous. Das Gitarrenspiel bei Insanely Jealous erinnert mich im positivsten Sinne an die offenen Akkordexkursionen von Pete Townshend, wenn The Who live improvisierten. Mit dabei bei Insanely Jealous war auch der Geiger Gary Hale. The Soft Boys lösten sich 1980 nach dem Album Underwater Moonlight auf. Ein Jahr später erschien Robin Hitchcocks erstes Soloalbum Black Snake Diamond Roll. Daraus gab es den Song, in dem die Frage gestellt wird, singen Polizisten eigentlich? Die Antworten des Songs sind vielfältig, Gleich zu Beginn wird vermittelt, dass sie tatsächlich singen, wenn sie in der Stimmung dazu sind. Und wann sind sie in der entsprechenden Stimmung? Wenn sie ihre Knüppel schwingen. Do Policemen Sing. 1982 nahm Robin Hitchcock sein zweites Soloalbum auf, eine unangenehme Erfahrung, die ihn dazu bewegte, erstmal eine längere Pause einzulegen. Captain Sensible von The Damned half ihm zuweilen aus den daraus resultierenden finanziellen Engpässen. Soloalbum Nummer 3 erschien 1984, I Often Dream of Trains. Hier ist der Titelsong in einer später veröffentlichten Demo-Version. And the Bell Stars waiting to perform live here at the Lyceum. So let's kick off first with three girls known to pop fans as Bananarama singing Shy Boy. I often dream of trains when I'm alone. I ride on them into another zone. I dream of them constantly. It that you're the most. I've searched around for everything like you from coast to coast. Your name engraved in diamond is written in my heart. We're at our most together when we're at our most apart. It might sound dodgy now, but it sounds great when you're dead. Baby, it might sound dodgy now, but baby, let me assure you, it sounds great when you're dead. Furry green eye in a furry green hole. It's a furry green atom ball. Furry green eye in a furry green bowl. It's a furry green atom ball. Spread the dust, spread the dust, spread the dust in a reaching way as the dead bud flares, dead bud flares, dead bud flares in a swollen glow. Furry green mole in a furry green hole, it's a furry green atom bowl. Om, om. Verdigris, verdigris, verdigris, verdigris, verdigris, verdigris. The lid comes off like a casserole. The lid comes off like a casserole. The steam comes up the devil's nose. He knows, he knows, he always knows. He sits there in a silver cone, drumming his fingers on a golden throne. He loves that smell. Die erste Soundcheck-Stunde mit Musik von Robin Hitchcock ist fast zu Ende. Das waren gerade drei Songs von seinem dritten Soloalbum I Often Dream of Trains aus dem Jahr 1984. Zuerst gab es das Titelstück und danach einen Song über traumatische Kindheitserlebnisse Sounds Good When You're Dead und gerade eben Furry Green Atom Bowl. In dem Song kommen seltsame, pelzig-grüne Kreaturen vor, Umweltverschmutzung durch Ölkatastrophen und auch der Teufel höchstpersönlich. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr, jetzt noch ein weiterer Song von The Soft Boys, anno 1979, Sandra's Having Her Brain Out. Sandra's having her brain out. Sandra's having her brain out. Sandra's having her brain out now. And she feels all right. Slot machine, like a football hoop. You don't really need a brain. Tuck it away if you're a girl. It's like tonsils. They're more trouble than they were. Having her brain out. Sandra's having her brain out, out, out, out. Out, out. Sandra's been to nightmare school. And Sandra done a collage of nightmares. Slept with a virus and slept with a mule. Now she works in a shop in a crippling head. She works in a shop in the south. Now she waddles around in a crippling head. Tickets grow out of her. Tickets grow out of her. Tickets grow out of her mouth. Someone's pulling your leaves off. Leaves off. Someone's pulling your leaves off. Leaves off. Your leaves off. Leaves off. Some pulling your leaves off. Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Musik von Robin Hitchcock. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Sometimes I wish I was a pretty girl, so I could loop myself in the shower. Sometimes I wish I was a pretty girl, so I could loop myself in the shower. Been on my own so long, I can't tell right from wrong. Bloody red bats, squelching awful. Foaming mutilations in the kiss of death. Sometimes I wish I was a pretty girl, so I could loop myself in the shower. Sometimes I wish I was a pretty girl, so I could loop myself in the shower. Been on my own all night, I can't tell left from right. Baby, come back, give me fever. Cauterize this passion with a blood red kiss. Sometimes I wish I was a pretty girl, so I could loop myself in the shower. Sometimes I wish I was a pretty girl, so I could loop myself in the shower. Sometimes I wish I was a, so I could. Das war ein weiterer Song von Robin Hitchcocks Soloalbum I Often Dream of Trains aus dem Jahr 1984. Sometimes I Wish I Was a Pretty Girl. Vor 4 Jahren erschien eine CD-Box mit Neuauflagen von 3 frühen Soloplatten Robin Hitchcocks, alle mit diversen Bonustracks versehen, und als weitere Dreingabe gibt es eine ganze Doppel-CD mit lauter Demos aus den 80er Jahren. In den Anmerkungen im Booklet bekennt sich Robin Hitchcock zu dem besonderen Zauber solcher Takes kurz nach der ersten Inspiration. Er selber spiele bei solchen informellen Aufnahmen einfach entspannter, mit mehr Swing, als wenn das rote Aufnahmelicht im teuren Studio leuchtet. Ob da ab und zu ein falscher Ton bei den Demos dabei ist, sei gar nicht so wesentlich. Songs, so schreibt Robin Hitchcock weiter, sind, wie fast alle Kunst, gemeißelte Träume. Während sich das Potenzial eines Songs in dir entwickelt, muss er unweigerlich irgendwann eine bestimmte Form annehmen. Der Song kann sich nicht unbegrenzt in jede Richtung ausdehnen, sonst sind dann nur noch lauter dünne Verästelungen und der Song bricht zusammen. Beim Zurechtschleifen des Songs verwirft der Autor oft kleine Ideen, aus denen etwas Schönes erwachsen könnte. Manchmal lässt sich aus diesen weggekürzten Ideen ein neuer Song entwickeln. Auf vielen Demos sind diese Extras noch nicht weggemeißelt worden. Ein Musikstück, bei dem noch nicht all die letzten Entscheidungen getroffen sind, hat etwas sehr Lebendiges. Soweit Robin Hitchcock über die Magie von Demoaufnahmen. 37 seiner Demos sind auf der Doppel-CD vorhanden. Sie wurden alle während der Regierungszeit von Margaret Thatcher gemacht, zwischen 1979 und 1990, oder wie es Robin Hitchcock ausdrückt, als Thatcher England verwüstete. Hier ist ein Song über eine alte Frau, die in ihrer kleinen Wohnung verkümmert. Diverse Dinge könnten ihr gut tun, meint der Ich-Erzähler zu jemandem, der ihm von den guten Dingen etwas anbietet. Ich will's nicht haben, gib's der Oma. Der Song endet mit den Zeilen: Manche Leute sind glücklich, manche langweilen sich, manche sind verlassen und werden komplett ignoriert. Warum also sollte dein Leben trübselig enden? Alone and pointless by her mouldering self, she stares at the tin of sardines on the shelf by a paraffin lamp in a dingy brown room. Bran sits and broods in the thickening gloom. It's a gloom that congeals. It's so greasy and thick. You could cut it into strips and roast on a stick and hand round to friends. But there's nobody there. Just Bran on her own in a miserable chair. So don't point it at me. Point it at Bran. She needs it more than I do. Princess Anne's 82 and living in a one-room flat in Hackney. Maybe she could do with a bit as well. Don't point it at me. Don't point it at yourself. Just point it at Bran and those sardines on a shelf. Shine. is lying on the table. You left it there, you can't believe it's true. God finds you naked and he leaves you dying. What happens in between is up to you. And the luminous road Ende der 80er Jahre interessierte sich tatsächlich ein großes international agierendes Plattenlabel für Robin Hitchcock und seine damalige Band The Egyptians. Zwei Platten nahmen Hitchcock und Kollegen für A&M Records auf, Globe of Frogs 1988 und Queen Elvis im Jahr danach. Von Globe of Frogs gab's gerade den Song Luminous Rose. Luminous Rose ist ein weiteres Tableau Hitchcocks aus der Unterwasserwelt. Die Leichen verunglückter Seeleute und Piloten liegen in der tiefen See, Fische ernähren sich von den sterblichen Überresten und wenn man genau hinhört, merkt man, dass die See atmet. Luminous Rose endet mit einem Szenenwechsel zu einem Wohnzimmer oder Küchentisch, auf dem ein Telegramm liegt. Du hast es da liegen lassen und du kannst einfach nicht glauben, dass es stimmt, was da steht. Gott findet dich nackt vor und am Ende überlässt er dich dem Tod. Und was dazwischen passiert, liegt an dir. Und die leuchtende Rose schimmert über mir. Luminous Rose von Robin Hitchcock. Und hier ist ein Song über einen Freund, der ein Gemüse ist. Sky is glistening, the body is Das war gerade ein weiterer Song vom 88er Album A Globe of Frogs von Robin Hitchcock and the Egyptians. Sleeping with Your Devil Mask heißt diese Nummer. Und davor gab es einen Robin Hitchcock Song über einen treuen Freund in Gestalt eines nicht genauer genannten Gemüses. Vegetable Friend. Der Gemüsefreund taucht zwar refrainartig immer wieder auf, aber die meisten absurden Zweiteiler hier sind Beobachtungen und Fragen aus ganz anderen Sphären, zum Beispiel aus der Tierwelt. Wo geht der Löwe trinken, nachdem er gerade mal locker seine Beute massakriert hat? Where do lions water after casual slaughter? Das klingt natürlich im englischen Original deutlich musikalischer. Der Spaß an Reimen, nur des Klangs wegen und die Sprunghaftigkeit der Bilder und Assoziationsketten findet sich immer wieder in den Texten Robin Hitchcocks, und die Fähigkeit, düsteren Perspektiven durch eine plötzliche Wendung auch etwas Humorvolles abzugewinnen. Vegetable Man ist eines der Demos aus der Zeit, als Thatcher Großbritannien verwüstete, also aus den Jahren 1979 bis 1990. When Thatcher Mauled Britain nannte Robin Hitchcock eine Doppel-CD mit bis dato unveröffentlichten Demos, die er als Bonus in einer retrospektiven CD-Box mit frühen Solo-LPs veröffentlichte. Der ganzen Box gab er den Titel I Wanna Go Backwards. Der Song gleichen Namens findet sich in einer mehr als prickelnden Demo-Version auf der Doppel-CD When Thatcher Mauled Britain. Robin Hitchcock mit I Wanna Go Backwards. Backwards. so regal and serene. How I'd love to say I'd been down the veins of Her Majesty the Queen, tunneled down their beauteous sheen, and tell everything I'd seen. Cellar full of dogs. Wonder, has she any frogs? Does she ever chop up logs? Whoa, no. No, I don't suppose she does. It would all be too much fuss. Anyway, she'd have a detective with her. Das waren zwei weitere Ausflüge in die Welt des britischen Singer-Songwriters Robin Hitchcock. Gerade eben gab sein Lied aus der Perspektive von jemandem, der liebend gern in den Adern der Queen unterwegs wäre. Ein Keller voller Hunde hätte sie, meint er dann, und dann fantasiert er darüber, ob sie vielleicht auch Frösche hielte und ob sie jemals selber ihr Holz hackt. Der Ich-Erzähler gibt sich dann etwas ernüchtert selber die Antwort, nein, vermutlich tut sie das nicht. Das wäre wohl zu viel Aufwand. Sein Wunsch, durch die Adern der Queen zu segeln, resultiert letztlich aus der Beobachtung, dass man zwar alle möglichen Leute, selbst Leinwandstars, zu kennen glaubt, aber keiner tue auch nur so, als ob er die Queen kennt. Wanes of the Queen erschien 1989 auf dem Album Queen Elvis von Robin Hitchcock and the Egyptians. Songs über einsame, verlassene und verfallene Häuser gibt es vermutlich so einige. Hier ist ein Song von Robin Hitchcock über ein verlassenes Gehirn. Der Ich-Erzähler war früher schon mal in diesem verlassenen Gehirn. Es scheint ihm, dass er die Aufgabe hat, dort auf die Seelen aufzupassen. Sonst ist keiner hier in dem verlassenen Gehirn. Das muss gar nicht mal schlecht sein. Es ist ganz selbstgenügsam, ernährt sich von sich selbst. Und verrückt ist es auch nicht. Dieses Gehirn ist zu alt, um noch verrückt zu werden. Rosen blühen in dem verlassenen Gehirn, und Gedanken rasen wild über den Boden, wie ein kopfloser Leichnam, wie ein entgleister Zug. Was wollte man mehr? Ich sitze hier in dem verlassenen Gehirn und warte darauf, dass es abhebt. Es heißt, es wird nie wieder funktionieren, aber ich habe schon noch ein paar Minuten Zeit. Waiting for takeoff in air. They say it's abandoned brain. There's flowers and all the controls. The tape keeps telling me again and again that I am the keeper of souls. The wind blows hard on the abandoned brain, but there's nobody thinking at all. The hypothalamus is open to the rain, and the leaves sweep into the hole. There's no one else in the abandoned brain, but that's not necessarily bad. It feeds on itself, but it's not insane. This brain's too old to go Also ein weiterer Track von Robin Hitchcock zusammen mit den Egyptians. Freeze heißt der Song, erschien 1989 auf dem Album Queen Elvis. Nach zwei Alben mit Band für A&M Records zog sich Hitchcock wieder auf eine kleinere Basis zurück. 1990 erschien bei einem kleinen Label das Album Eye, Eye wie im englischen Wort für Auge. Das erste Lied des Albums Eye kombiniert auf verstörende Weise Strophen über Napoleon und über Chamberlains Appeasement gegenüber Hitler mit Impressionen von privaten Beziehungen und den Rollen, die da gespielt werden. Robin Hitchcock 1990 mit Cynthia Mask. Napoleon wore a black hat, ate lots of chicken, and conquered half Europe. Napoleon was caught by the British, imprisoned on Elba, he died on the phone. Chamberlain came crawling from Munich with one piece of paper. He waved at the camera. Peace in our time. Oh, thank you, Herr Hitler. Tell that to the Polish, tell that to the Jews. You take your babes up to the bathroom, and then you lead them into the bedroom. Narrowly babes for pleasure and profit, correctly applied, could bring good results. Cynthia Mars, you're wearing a Cynthia Mars. Cynthia Mars. You're dressed as yourself, you walk down the pavement, you smile like a bowl, you grin like a melon. The people that pass, they think that they know you, they're too busy thinking to see who you are. I'll reach your lungs smoke in the orchard, scattered in bushes, the firemen laughing. I'll wrap your hands in personal signals. Don't come to me later, but come to me now. Hunger and silence, the yawning cross, the hill full of pebbles, inside you forever, inside you is all. a fur line. But you're white when you're golden. I'm your beast, 7 minutes, and you're released. Dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, princess. Dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, princess. You're hard to beat. I saw your outline above your feet. I saw your footsteps. I saw the snow. Hoping you'd say hello. Dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, princess. Dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, princess. Turn up the silence. Turn up the snow. Turn up the glove you wear. Thank you. Um Robin Hitchcock geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei Songs vom Anfang und Ende der 90er Jahre. Los ging's mit einem Song von seinem Soloalbum I. Cynthia Mask heißt er. Und gerade eben, das war ein Song von einem Soloalbum aus dem Jahr 1999. Jewels for Sophia heißt es. Erschienen ist es bei dem Major-Label Warner Brother Records. Zu hören war Dark Princess. Auch in den 90er Jahren hatte Robin Hitchcock immer weiter neue Platten veröffentlicht. Anfang der Dekade nochmal zwei Alben mit The Egyptians und Soloplatten, zum Teil mit Outtakes und Demos. Und eine ganze Menge Live-CDs von ihm wurden auch veröffentlicht. Mittlerweile gibt es auch zwei DVDs, eine mit einem sehr sehenswerten Dokumentarfilm über Robin Hitchcock. Und Kurzgeschichten und Zeichnungen hatte Robin Hitchcock sowieso immer schon erfunden. Aus dem Jahr 2010 kommt der nächste Song, aufgenommen mit Venus 3, einer Backing-Band mit dem R.E.M.-Gitarristen Peter Buck. The Afterlight heißt der Song. You must have seen it coming a long, long time ago. The ship of all your feelings shipwrecked in one go. What do you think about a night when the river comes in? You must have zwei Soundcheck-Stunden mit Musik von Robin Hitchcock gehen so langsam zu Ende. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Das war gerade Robin Hitchcock mit Venus 3 Allerdings nicht mit The Afterlight, sondern mit Star of Venus. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3. Jetzt noch einen wunderschönen Song von Hitchcocks Soloalbum I aus dem Jahr 1990, Sweet Ghost of Light. Sweet ghost of light, when you appear, you fall around me everywhere. I see your face as you pass by, as fragile as a dragonfly. You jab me in the kidneys like a compass of an iron spur, but I can't help believing you, because I love the things you do. Sweet ghost of light, I've lived too long. I'd die for you inside this song. The sweetest death that I can dream, like petals flowing down a stream that turn to blood as they dissolve. It's around you I revolve. Sweet ghost of light, you'll never fade by nothing else. You betrayed, you fill me